Der bewaffnete Angriff der Taliban auf das Anwesen einer britischen Sicherheitsfirma in Kabul Ende vergangenen Jahres hat die Diskussion über die Zukunft dieser privaten Sicherheitskräfte in Afghanistan angeheizt. Britische und amerikanische Sicherheitsfirmen sind mit ihren bewaffneten Mitarbeitern allgegenwärtig in der afghanischen Hauptstadt und nicht nur dort. Sie bewachen Botschaften und internationale Einrichtungen, bieten Sicherheitsberatung und bewaffneten Schutz für Mitarbeiter von internationalen Nichtregierungsorganisationen und für ausländische Journalisten. Und sie werden als Ausbilder und Berater für die afghanischen Streitkräfte und die Polizei eingesetzt. Ihre Zahl übersteigt bei weitem die Truppenstärke der US- und NATO-Präsenz in Afghanistan, obwohl es heute deutlich weniger sind als noch im Jahr 2010, als noch mehr als 100.000 sogenannte Contractor im Land waren. Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums waren im letzten Quartal des Jahres 2018 über 25.000 Contractor bei den afghanischen Behörden registriert, darunter knapp 11.000 US-Staatsbürger und fast ebenso viele Sicherheitsleute aus anderen Ländern. Wie viele es tatsächlich sind, lässt sich nur schwer verifizieren. Genaue Angaben werden mit Hinweis auf die nationale Sicherheit abgelehnt. Außerdem sind die tatsächlichen Aufgaben der privaten Sicherheitsfirmen nur vage definiert. Seitdem US-Präsident Donald Trump angekündigt hat, er plane einen Teilabzug der US-Streitkräfte aus Afghanistan, wächst die Sorge, dass dies Tür und Tor öffnen könnte für mehr private Sicherheitsleute und bewaffnete Kämpfer. Seit Monaten versucht der einstige Gründer und frühere Chef der inzwischen aufgelösten US-Sicherheitsfirma Blackwater, Eric Prince, politische Entscheidungsträger in den USA und in Afghanistan davon zu überzeugen, dass der unpopuläre Einsatz der USA in Afghanistan durch eine private Söldnertruppe übernommen werden könnte. Medienberichten zufolge tritt er dabei als Berater von US-Präsident Trump auf. Nach seinen Plänen könnten die US-Streitkräfte komplett abgezogen werden, sagte Prince in einem BBC-Interview. I'm talking about ending the war, letting conventional troops go home, saving an enormous amount. Damit könnte man den Krieg beenden und die konventionellen Truppen nach Hause holen. Damit würde man viel Geld sparen und den Verlust vieler Soldaten vermeiden. Vorbild könnte die frühere East India Company sein, die auch einen Sicherheitsapparat hatte, bestehend aus lokalen Soldaten und ausländischen Unterstützern, die aber langfristig in Afghanistan blieben. Denn das Problem heute ist der Mangel an Kontinuität. Wir würden Veteranen der US-Spezialkräfte einsetzen, die schon dort waren und die Gegend kennen. Wir würden sie dafür bezahlen, dass sie dauerhaft bei ihrer Einheit an einem bestimmten Ort bleiben. 90 Tage im Einsatz, 30 Tage zu Hause und dann wieder zurück und das über Jahre. Dann hat man Kontinuität. Come home for 30, go back in and they go to the same unit. For years, and you build that continuity. Den Plänen von Eric Prince zufolge würden rund 6.000 private Sicherheitsleute ausreichen, um die Aufgabe effektiv zu erfüllen, darunter 2.000 sogenannter Special Forces. Diese Mentoren, wie er sie nennt, wären jedoch fest eingebettet in die afghanischen Streitkräfte, sodass das Oberkommando bei der Regierung in Kabul bliebe. Die Kosten für eine solche Privatarmee bezifferte Prince auf rund 5,5 Milliarden US-Dollar, davon 3,5 Milliarden für allgemeines Personal, Ausrüstung und Unterkunft und 2 Milliarden für die Spezialkräfte.